Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 4 Uhr mit Arne Wichern. Bundesinnenminister Seehofer hat angekündigt, im Grenzgebiet zu Polen die Kontrollen zu verstärken. Hintergrund sind Befürchtungen, es könnten vermehrt Flüchtlinge von Belarus aus Polen durchqueren und über die grüne Grenze nach Deutschland gelangen. Der CSU-Politiker sagte der Bild am Sonntag außerdem, er habe Verständnis für den geplanten Bau einer Barriere an Polens Grenze zu Belarus. Seit August hatten tausende Migranten, meist aus dem Nahen Osten und Afrika, versucht, die polnische Grenze von Belarus aus zu überqueren. Nach seiner Entscheidung, mehrere Botschafter zu unerwünschten Personen zu erklären, wächst die Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan. Das Auswärtige Amt teilte mit, man habe die Äußerungen Erdogans zur Kenntnis genommen und berate sich nun mit den anderen betroffenen Ländern. Vertreter der Europäischen Union missbilligten Erdogans Vorgehen. Die Behandlung der Botschafter sei ein Beweis für die autoritären Tendenzen in der türkischen Regierung. Das erklärte der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli. Niemand in Europa lasse sich einschüchtern, schreibt Sassoli und fordert die Freilassung von Osman Kavala. Am Montag hatten die Botschafter von 10 Ländern, darunter auch der deutsche Botschafter, die Freilassung von Kavala gefordert und sich dabei auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bezogen. Die meisten der betroffenen Botschafter kommen aus NATO-Ländern. Sollten sie ausgewiesen werden, würde das zu einer tiefen Krise in den Beziehungen der Türkei zur Allianz führen. Helga Schmidt, Brüssel. Zum Auftakt des Wahlkampfes in Ungarn hat Ministerpräsident Orbán erneut die Europäische Union kritisiert. Brüssel habe das Land wegen dessen Wirtschafts- und Einwanderungspolitik attackiert. Auch Oppositionskandidat Marquis Zaya erklärte seine Vorhaben auf Kundgebungen. Er wolle vor allem gegen Korruption vorgehen und mittelfristig auch den Euro in Ungarn einführen. Der Wahlkampfauftakt wurde von Demonstrationszügen begleitet. Die Parlamentswahl wird im Frühjahr stattfinden. Zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gibt es weiter große Meinungsverschiedenheiten über die künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit. Dabei geht es um das sogenannte Nordirland-Protokoll, mit dem geregelt wird, dass Nordirland auch nach dem Brexit Teil des EU-Binnenmarkts bleibt und sich deshalb an die Zollregeln der EU halten muss. Trotz konstruktiver Gespräche liege man in wichtigen Fragen noch immer weit auseinander, teilte der britische Premierminister Johnson am Abend mit. Sollte es keine Einigung geben, droht Großbritannien damit, einseitig mit eigenen Maßnahmen Handelsströme zu erleichtern. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht ist es meist sternenklar. Im Norden ziehen lockere Wolken durch. Die Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Vormittags noch etwas Nebel. Später gibt es insgesamt viel Sonnenschein. Und die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 15 Grad. Und zum Schluss die Zeit. Es ist 4.03 Uhr. Was ist denn da los auf den Straßen? Nicht mehr viel, nur noch eine Meldung. Die A30 Bad Oeynhausen-Osnabrück nämlich. Da ist zwischen Dehme und Bad Oeynhausen in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr noch Sperrung angesagt. So, und wenn ihr fahrt, habt eine gute, habt eine sichere Fahrt. Die junge Nacht der ARD. Kurz nach 4, Fritz Schäfer ist hier. Das hat sich gereimt. Hallo, schönen guten Morgen. Ah, ihr merkt schon, ich bin auch langsam wieder ein bisschen durch hier. Ich könnte auch mal gleich ins Bett. Sind aber noch 2 Stunden, die wir hier auf jeden Fall schön miteinander verbringen werden. Der nächste Track, der kommt von Black Bear, Hot Girl Bummer. Und den Anfang dieses Tracks bitte nicht persönlich nehmen. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through. That hot girl bummer anthem, turn it up and throw a tantrum. This that hot girl bummer anthem, turn it up and throw a tantrum. This that throw up in your Birkin bag, hook up with someone random. This that social awkward suicide, that by your lips and by your likes. I swear she had a man, but shit hit different when it's Thursday night. That college dropout music, every day like that. She be too thick and my friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. This the 10K on the table just so we can be secluded in the vodka came diluted, one more line, I'm superhuman. Fuck you, and you, and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl bummer anthem, turn it up and throw a tantrum. Fuck you, and you. Turn it.

Hier ist die junge Nacht um 4.12 Uhr und direkt muss ich einen Falschfahrer hier durchgeben. Achtung, auf der A20 Stettin-Rostock kommt euch zwischen Greifswald und Stralsund ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahrt in beiden Richtungen besonders vorsichtig, fahrt rechts und überholt nicht. Wir melden hier, wenn die Gefahr vorüber ist. Achtung, auf der A20 Stettin-Rostock kommt euch zwischen Greifswald und Stralsund ein Falschfahrer entgegen. So, Freunde, es gibt Meisterschaften, da ist es ganz schön haarig. Nicht nur wegen knappen Ergebnissen und weil es so spannend ist, dass es dann da haarig wird. Nein, die Meisterschaft, über die wir jetzt hier sprechen, die ist wirklich haarig. In Bayern ist nämlich gestern die deutsche Bartmeisterschaft zu Ende gegangen. Da wurden in 18 Kategorien die besten Bärte gesucht. Einer, der dabei war, ist Stefan aus Erle. Stefan, wenn man sich Fotos von dir ansieht, das ist schon ein sehr amtlicher Vollbart. Wie lange lässt du den schon wachsen? Also der Bart wächst jetzt 5 Jahre, wo ich ihn halt von der Länge her nicht mehr kürzer schneide. Okay, das ist lange und wir können festhalten, du bist kein Wichser, also weil du keine Bartwichse benutzt. Ja, also Bartwichse ist natürlich wieder in einer ganz anderen Kategorie und ich bin eher so der naturale Typ und ich mag es auch nicht wirklich, mir da irgendwas in den Bart zu schmieren, außer ein vernünftiges Bartöl. Oder ein bisschen Bartbalm, aber Bartwichse ist nicht so mein Fall. Also es geht bei dir echt darum, einen möglichst beeindruckenden, natürlichen Bart zu haben. Und halt unter anderem auch das Gesamtkonzept. Also ich kann natürlich mit einem super mächtigen Bart auf die Bühne gehen, aber wenn das Gesamtkonzept nicht stimmt und die Jury dann auch nicht von mir überzeugt durch mein Auftreten, dann kriegt man da in den meisten Fällen landet man dann halt relativ weit hinten. Okay, also es sträuben sich mir die Haare bei diesem Thema, deswegen reden wir da gleich nochmal drüber. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. Why the hell you wanna play me that way? ARD. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. If you throwing it back, excuse me if my home draining the sand. Soon as these happy faces land, you can run with the cash. Home run, slam dunk, touchdown pass. Mi casa es tu casa, so it ain't no holding back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow hit the brakes, down. Hit the brakes, we don't slow have to go. Cheers to this. Welcome to my Ja, ist dein Haus. Ist ja gut. 20 nach 4, junge Nacht ist hier. Schnäuzer, 3-Tage-Bart, Vollbart. Ah, wir haben gerade schon drüber gesprochen, über dieses haarige Thema. Ja, es geht um Bärte hier heute und um die deutsche Bartmeisterschaft, die nämlich gestern zu Ende gegangen ist. Und in der Kategorie Vollbart Naturell ist Stefan angetreten. Stefan, jetzt läuft ja mittlerweile gefühlt jeder mit irgendeiner Art von Bart rum. Findest du das gut oder sagst du eher Bart tragen? Leute, überlasst das mal den Profis und rasiert euch bitte weiterhin schön glatt. Nein, also jeder, der einen Bart wachsen lassen möchte und sich in einem Bartclub organisieren möchte, ist herzlich willkommen. Und dann ist es egal, wie der Bart aussieht. Im Endeffekt geht es darum, dass man halt eine Menge Spaß hat mit Haare im Gesicht. Mit Haare im Gesicht. Aber sag mal, nervt dich dein Bart nicht auch manchmal? Nee, um ehrlich zu sein, da wächst man rein. Also ich muss zugeben, ein Döner essen ist natürlich immer wieder eine Herausforderung. Aber das gehört halt dazu. Ne? Das sind halt Sachen, da arrangiert man sich mit und irgendwann merkt man es gar nicht mehr. Dann macht man die paar Haare beiseite und dann ist gut. Ja, aber für was würdest du denn mal deinen geliebten Bart auch wirklich opfern? Was wäre das? 5.000 Euro für eine Charity-Veranstaltung und ich rasiere mir den ab. Na, das ist mal ein Wort. Aber dann erstmal weiterhin viel Spaß mit diesem Bart, bevor dir jemand die 5.000 Euro anbietet. Only 24 hours in a day. 24 hours can escape. In my head, living there, it could be a real dark place. I got this gray cloud over my head, breaking down here in my bed. And I'm running round, round, and round, just to go nowhere. Deep under the surface, I'm smiling, but I'm hurting. No one else can bring this all back to my face. Who's gonna break these bones? I'll be beautiful. Who's gonna love me? many tears to cry. Trying to pay some money to everybody all the time. Only got so much energy. Energy left in me. And I'm running round, round, round, just going nowhere. Deep under the surface, I'm smiling, but I'm hurting. No one else can bring this moment to my face. Sag mir, was du willst, sag mir, was du willst. Sag mir, was du wirklich willst. Komm, spuck es aus, immer einfach raus. Komm los, sag, was Sache ist. Alle sagen, ey, cool, was du erreicht hast. Machen Fotos, Handshakes, geht weiter. Meine Stimmung, wolkig bis heiter. Mit leerem Kopf, nickt es sich leichter. Blick in den Spiegel, was hat sich verändert? Außer noch mehr Termine im Kalender. Suche nach nem tieferen Nenner. Heute Juli, morgen wieder Dezember. Auf einmal stehst du da vor dir selbst. Stehst da vor dir selbst. Willst reden, aber bleibst stumm. Auf einmal stehst du da wie bestellt. Stehst da vor dir selbst. Fragst dich nach deiner Meinung. Sag mir, was du willst, sag mir, was du willst. Sag mir, was du wirklich willst. Komm, spuck es raus, immer einfach raus. Komm los, sag, was Sache ist. Sag mir, was du fühlst, sag mir, was du fühlst. Sag mir, was du ehrlich fühlst. Komm, spuck es raus, immer einfach raus. Scheiß drauf, komm, wir machen es. Ich mach nicht viel falsch, leider auch nichts richtig. Ich bin sarkastisch und find alles witzig. Freie Sicht, aber keine Klarheit. Freie Zeit, nur auf dem Weg zur Arbeit. Seh nur die gleichen Streifen wie ein Tiger. Nur unter meinesgleichen, ohne Feature. Keine neue Playlist, nur die alten Lieder immer auf Repeat. Immer wieder. Auf einmal stehst du da vor dir selbst. Stehst da vor dir selbst. Willst reden, aber bleibst stumm. Auf einmal stehst du da wie bestellt. Stehst da vor dir selbst. Fragst dich nach deiner Meinung. Sag mir, was du willst, sag mir, was du willst. Sag mir, was du wirklich willst. Komm, spuck es raus, immer einfach raus. Komm los, sag, was Sache ist. Sag mir, was du fühlst, sag mir, was du fühlst. Sag mir, was du ehrlich fühlst. Komm, spuck es raus, immer einfach raus. Scheiß drauf, komm, wir machen es. Denk ich heute, so wie gestern, dann verliere ich nen Tag. Egal, was wer erzählt. Denn läuft alles von alleine, geht es meistens bergab. Auch wenn's mir grad gefällt. Und ich sag zu mir selbst: Sag mir, was du willst, sag mir, was du willst. Sag mir, was du wirklich willst. Komm, spuck es aus, immer einfach raus. Immer einfach raus, immer einfach raus. Sag mir, was du willst, sag mir, was du willst. Sag mir, was du wirklich willst. Komm, spuck es aus, immer einfach raus. Komm los, sag, was Sache ist. Sag mir, was du fühlst, sag mir, was du fühlst. Sag mir, was du ehrlich fühlst. Komm, spuck es aus, immer einfach raus. Scheiß drauf, komm, wir machen es. Die junge Nacht. Die junge Nacht. Que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile dile a tus amigas que andamos free. Esto lo seguimos en el After Party. Calling Ari, everywhere me go, me never left her at all. You say that me stole me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I lean in a nation. You never know, say that me stole me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that me Yankee, I go reaching out. Auf den Straßen eine Warnmeldung. Vorsicht auf der A46 Hagen-Hemer zwischen Hagen-Elsei und Iserlohn-Lethmate sind Personen auf der Fahrbahn. Außerdem kein Falschfahrer mehr auf der A20 Stettin-Rostock zwischen Greifswald und Stralsund. Und dann noch die A30 Bad Oeynhausen-Osnabrück. Die ist zwischen Dehme und Bad Oeynhausen-Ost in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr morgens noch gesperrt. Wenn ihr fahrt, habt eine gute, habt eine sichere Fahrt. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live Haus in Köln. Wie immer alles richtig, was die Frau da gerade gesagt hat. Ich ergänze noch, dass ich Fritz Schäfer heiße und euch jetzt hier Olivia Rodrigo mit Good For You spiele. But for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Well, good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. I guess you moved on really easily. Die junge Nacht. Die junge Nacht. Ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe jetzt nämlich neue Mucke hier für euch von keinem Geringeren als Emir. Von K-Lied. Ich muss immer aufpassen, dass ich ihn richtig ausspreche, denn Kolleginnen und Kollegen von mir sind schon mal zu mir gekommen, haben gesagt, ey Fritz, wir haben dich im Radio sprechen gehört. Du hast ja gesagt, dass der Song von Glied ist. Also ich spreche es jetzt nochmal ganz besonders deutlich aus. Dieser nächste, der neue Song, ist von K-Lied. K-Lied, nicht Glied. Also ein neuer Song namens Present ist es nämlich. Hört ihr jetzt hier als Songpremiere zum ersten Mal in der jungen Nacht. K-Lied. K-Lied. Avenue, baby. Around town riding on a pilot. Shit in your eyes, you can tell. Yeah. Faruko mit Peppers in der Jungen Nacht. 4.47 Uhr. So, jetzt mal folgendes Gedankenspiel. Man sieht eine Person auf der Straße, denkt sich, puh, ja, sieht nett aus. Und dann, ja, wie ansprechen? Dieses Ansprechen-Thema, ne? Mega schwierig, oder? Dating-Coach Charlie sagt, Anmachsprüche sind Quatsch. Lieber ehrlich sein, beispielsweise. Sorry, Mädels, ich will euch echt gerade nicht stören, aber so, ich finde dich echt attraktiv und ich hätte zumindest 10 Sekunden bereut, hätte ich jetzt nicht Hi gesagt. Ja, das sind Tipps vom Dating-Coach. Was war denn bei euch das erste Gesprächsthema mit euren aktuellen Partnern? Sagt mal. Was man so arbeitet und sowas Allgemeines, Hobbys und so, ne? Dass ich ihn hasse. Da ging es auch um eine Pizza und das war irgendwie voll komisch. Schule, oder? Schule oder Fußball. Es ging immer um Kaugummis. Stimmt, ich habe immer Kaugummis von ihr geklaut. Also wir haben uns am Bahnsteig gesehen und ich habe sie angesprochen und haben darüber geredet, dass der Zug zu spät kommt. Ja, das ist clever. Jetzt müssen nur noch ständig alle Züge zu spät kommen, damit wir das alle auch schaffen. Aber sagen wir mal so, Züge zu spät kommen, da stehen die Chancen nicht schlecht. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. I'm